Kundgabe 5305. Empfangen durch Bertha Dudder am 28.01.1952. Plötzlich und unerwartet kommt der letzte Tag. Es wird euch ein plötzliches Ende angekündigt. Es ist dies so zu verstehen, dass niemand den Tag bestimmen kann, dass niemand den Tag weiß, dass nur die Meinen ihn ahnen können, der großen, fast unerträglichen Not wegen, die gleichfalls angekündigt ist, als dem letzten Ende vorangehend. Wohl wissen viele, dass die Endzeit angebrochen ist und dass sie über kurz oder lang diesen Tag bringt. Sie wissen es, weil überall davon geredet wird, aber sie glauben es nicht so fest, dass sie sich auf diesen Tag vorbereiten. Der Weltmenschen wird sich ein großer Freudentaumel bemächtigen. Immer gieriger huldigen sie dem Weltgenuss. Immer skrupelloser schaffen sie sich die Freuden auf Kosten des Nächsten. Ihre Wünsche und Ansprüche überbieten sich. Und höhnisch verlachen sie, die im Glauben an mich, an den Weltgenüssen vorübergehen. Und sie tun ihnen Böses an, wo sie nur können. Die Welt lebt in der Sünde. Und das soll euch ein ganz sicheres Zeichen sein, denn ihr werdet Dinge erleben, die ihr nicht für möglich haltet. Das satanische Verhalten eurer Mitmenschen verrät euch auch die Stunde an der Weltenuhr. Und trotzdem ihr alles verfolgen könnet und die Zeichen der Zeit ganz offenkundig sind, werdet auch ihr überrascht sein, denn das Ende kommt schneller, als ihr annehmet. Das Ende kommt von heute zu morgen, das heißt, das Treiben der Welt pulsiert ungewöhnlich lebhaft und lässt die Menschen glauben, dass sie das Leben meistern, dass sie Herren sind und sich ihr Leben gestalten können nach Belieben. Die Meinen werden dieses Treiben beobachten und ahnend den Untergang voraussehen, doch sie selbst denken gleichfalls noch an Aufschub des Gerichtes, angesichts der schäumenden Lebensfreude ihrer Mitmenschen, deren Wesen aber schlecht und lieblos ist. Doch die Bedrängungen von Seiten derer wachsen an, und ihnen mache ich selbst ein Ende. Darum werde ich kommen plötzlich und unerwartet auch für die Meinen, denn die Sünden der Weltmenschen schreien zum Himmel. Der Satan überschreitet seine Machtbefugnis, und darum ist seine Stunde gekommen. Wenn kein Mensch es erwarten wird, bricht der Tag an, der bestimmt ist seit Ewigkeit. Der letzte Tag auf dieser Erde, der Angst und Schrecken bringen wird für die Menschen, die dem Satan angehören, der aber auch Erlösung bedeutet für die Meinen aus größter Not. Der Tag des Gerichtes, da sich erfüllet, was verkündet ist in Wort und Schrift. Amen.